Und fröhlich mich an zu jeder Stund. Mein Herz still in sich sehnt. ein altes, schönes Lied, das in die Luft sich schwinget und zu dir.